Teil 1 von Über die Iphigenie auf Tauris. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Über die Iphigenie auf Tauris von Friedrich von Schiller. Teil 1. Goethes Schriften, dritter Band, Leipzig, bei G. J. Göschen, 1787. Dieser dritte Band der goethischen Werke enthält außer dem schon bekannten Trauerspiel Clavigo zwei neue Dramen, Iphigenie auf Tauris, ein Schauspiel in fünf Akten, und ein kleineres Stück, Die Geschwister. Wir schränken uns hier allein auf das zweite ein, eine ganz neue und merkwürdige Erscheinung in der dramatischen Literatur der Deutschen, die in allem Betracht die genaueste Erörterung verdient. Als der berühmte Verfasser mit seinem Götz von Berlichingen zum ersten Mal in der literarischen Welt auftrat, widerfuhr ihm von dem großen Haufen seiner Kritiker, was jedem Schriftsteller, der sich auf eine außerordentliche Art ankündigt, von dem Haufen gewöhnlich widerfährt. Aus seinem ersten Produkte wies man ihm sein Fach an. Man zog daraus den Schluss auf alle folgende. Man setzte seinem Genie Regel und Grenze. Seine damals noch mutwilligere Fantasie hatte die Schranken der Regel zu eng gefunden und übertreten. Daraus wurde gefolgert, dass dieser Schriftsteller sich Shakespeare zum Muster gewählt und aller Kritik den tödlichsten Hass geschworen habe, und alle die engen Köpfe, die sich nicht anders als nach der Regel interessieren und vergnügen lassen, triumphierten im Stillen, daß sie dadurch überhoben würden, gerecht gegen sein Genie zu sein. An dieser Klasse von Lesern hätte der Verfasser schwerlich eine ehrenvollere und schönere Rache nehmen können, als durch gegenwärtiges Stück, das zum lebendigsten Beweise dienet, wie groß sein schöpferischer Geist auch im größten Zwange der Regel bleibt, ja, wie er diesen Zwang selbst zu einer neuen Quelle des Schönen zu verarbeiten versteht. Hier sieht man ihn ebenso und noch weit glücklicher mit den griechischen Tragikern ringen, als er in seinem Götz von Berlichingen mit dem britischen Dichter gerungen hat. In griechischer Form, deren er sich ganz zu bemächtigen gewußt hat, die er bis zur höchsten Verwechslung erreicht hat, entwickelt er hier die ganze schöpferische Kraft seines Geistes und läßt seine Muster in ihrer eignen Manier hinter sich zurücke. Man kann dieses Stück nicht lesen, ohne sich von einem gewissen Geiste des Altertums angeweht zu fühlen, der für eine bloße, auch die gelungenste Nachahmung viel zu wahr, viel zu lebendig ist. Man findet hier die imponierende große Ruhe, die jede Antike so unerreichbar macht, die Würde, den schönen Ernst, auch in den höchsten Ausbrüchen der Leidenschaft. Dies allein rückt dieses Produkt aus der gegenwärtigen Epoche hinaus, das der Dichter gar nicht nötig gehabt hätte, die Illusion noch auf eine andere Art, die fast an Kunstgriffe grenzt, zu suchen, nämlich durch den Geist der Sentenzen, durch eine Überladung des Dialogs mit Epitheten, durch eine oft mit Fleiß schwerfällig gestellte Wortfolge und dergleichen mehr, die freilich auch an Altertum und oft allzu stark an seine Muster erinnern, deren er aber um so eher hätte entübrigt sein können, da sie wirklich nichts zur Vortrefflichkeit des Stücks beitragen und ihm ohne Notwendigkeit den Verdacht zuziehen, als wenn er sich mit den Griechen in ihrer ganzen Manier hätte messen wollen. Vielleicht durfte es dem größern Teile des Publikums, der mit den griechischen Tragikern wenig Bekanntschaft hat, nicht unangenehm sein, wenn wir die deutsche Iphigenie neben die griechische des Euripides stellen und diesen Weg einschlagen, ihm eine richtige Idee von der Erstern zu geben. Iphigenie eröffnet das griechische Trauerspiel mit einem Selbstgespräch vor dem Tempel Dianens, worin sie uns mit ihrer Geschichte bis auf den gegenwärtigen Augenblick, ihren Aufenthalt im Tempel der taurischen Göttin, kürzlich bekannt macht. Man erfährt von ihr die Gewohnheit, dieses barbarischen Volks alle Fremdlinge, die an dieser Küste landen, der Diana zu opfern und dass sie selbst als Priesterin dieses Amt zu übernehmen habe. Sie schließt mit Erzählung eines schreckhaften Traumes, der ihr den Tod ihres Bruders Orest zu verkündigen scheint, im Grunde aber die nachfolgende Entwicklung ihres Schicksals von ferne andeutet. Voll Glauben an diesen Traum geht sie, dem Verstorbenen mit ihren Jungfrauen die letzte Ehre zu erweisen. Jetzt erscheint Orest mit seinem Freund Pylades auf der Szene. Ein Orakel des delphischen Apolls hat dem flüchtigen, von Furien verfolgten Orest im Tempel der taurischen Diana Rettung und Genesung versprochen, wenn er der Göttin Bild dort entwenden und nach Griechenland bringen würde. Unerkannt langen beide Freunde im Vorhof dieses Tempels an, den sie mit Schauern betrachten und noch die Spuren von Menschenblut darin zu erblicken glauben. Orest entsetzt sich und will fliehen. Man erfährt nicht, woher er diesen Gebrauch der Menschenopfer erfahren, da er diesen Augenblick erst landet, noch mit niemand gesprochen und vorher nichts darum gewusst haben kann, wie sein jetziges Schrecken und seine vorhabende Flucht beweisen. Pylades stellt ihm das Schändliche dieser Flucht vor Augen und bringt in ihn, das Orakel zu erfüllen. Sie kommen überein, die Nacht zu erwarten, um mit deren Begünstigung das Bild zu entwenden. Jetzt gehen sie, eine Grotte am Meer aufzusuchen, worin sie sich verbergen können. Nun erscheint Iphigenie wieder in Gesellschaft des Chors, der aus gefangenen Griechinnen besteht. Sie bringt mit ihnen ihrem Bruder das Totenopfer. Sie weint über die Unfälle ihres Hauses, die sie noch einmal wiederholt, und betrauert ihr eigenes Schicksal, an diesem unwirtbaren Ufer fremd und freudelos zu wohnen. Agamos, Athenos, Apollis, Aphilos. Ohne Gemahl, ohne Kinder, ohne Vaterland, ohne Freunde. Ein Schäfer kommt und bringt Nachricht von Gefangennehmung zweier Fremden, die man am Ufer entdeckt und, als sie sich zur Wehr gesetzt, durch die Menge überwältigt habe. Er beschreibt einen fürchterlichen Furienanfall, den der eine von ihnen gehabt habe. Iphigenie will wissen, wer diese Fremden seien. Er weiß nichts zu sagen, als dass sie Griechen sein müssen, dass einer den andern Pylades gerufen, den Namen des andern aber habe er nicht gehört. Wozu dieser kleinliche Kunstgriff? Soll er das Interesse vermehren? Soll er Iphigenien in der Folge eine Frage ersparen? So ist er gewiss nicht zum Glücklichsten gewählt, weil er den Zufall in den Plan mischt, den der tragische Dichter sorgfältig vermeiden muß. Hätte der Schäfer den Namen Orest noch aussprechen hören, so war's um den ganzen folgenden Gang der Tragödie geschehen. Leser und Zuschauer fühlen dies und empfinden es widrig, daß es nur an einem dünnen Haare gehangen hat, ob der Rest des Stücks so oder anders wurde. Der Schäfer erzählt, daß der König die Fremden bereits zum Opfer bestimmt habe und wünscht der Priesterin Glück und noch recht viel solcher Opfer, damit sie an Griechenland für die in Aulis erlittene Grausamkeit gerochen werde. Sie schickt ihn hinweg mit dem Befehl, ihr die Gefangenen herzuführen. Iphigenie wirft sich ihre Unempfindlichkeit vor und gibt ihrem finstern Traume davon die Schuld. Unglückliche, sagt sie, wollen den Glücklichen nicht wohl, weil es ihnen selbst übel gehet. Sie wünscht Helena und Menelaus an diese taurische Küste. Wie wollte ich sie, ein Aulis, hier finden lassen? Sie erinnert sich der Grausamkeit ihres Vaters, der sie, Dianen, geschlachtet und nun vielleicht auch den Orest durch ein ähnliches Schicksal hingerafft habe. Sie kann nicht glauben, daß Menschenopfer einem göttlichen Wesen gefallen. Die barbarischen Bewohner dieser Küste sind es, die die Schuld ihres eigenen Blutdurstes auf die Götter wälzen. Der Chor unterredet sich von der Ankunft der Fremden, von dem Weg, den sie wohl genommen haben möchten, und von den Gefahren dieser Reise. Er moralisiert über die Habsucht, welche die Menschen dahin bringe, Meere und barbarische Städte zu durchirren, und beschließt mit dem Wunsche, daß doch einmal ein griechisches Schiff sich hier zeigen möchte, seine Gefangenschaft zu endigen und ihn nach dem lieben Griechenland heimzubringen. Dritter Aufzug. Die gefangenen Griechen werden vor die Priesterin geführt. Sie lässt ihnen die Hände losbinden. Sie sind heilig, sagt sie, sie müssen frei sein. Jetzt, nachdem sie die Wächter entfernt hat, beginnt eine Unterredung mit den Griechen, die wir darum ganz hieher setzen wollen, um dem Leser das Vergnügen zu verschaffen, sie mit einer ähnlichen des deutschen Dichters, die alsdann folgen wird, zu vergleichen. »Arme Fremdlinge«, redet Iphigenie sie an, »welche Mutter, welcher Vater gab euch das Leben, welche Schwester? Habt ihr eine Schwester, wird sich dieses brüderlichen Paares beraubet sehen? Ach, wer kennt den Ausgang der Dinge? Dunkel sind die Wege der Götter, und niemand ahnet das nahe Verderben. Unsern Augen verhüllt es das Schicksal. Aber sagt an, von wannen kommt ihr, bedauernswürdige Fremdlinge? Was für eine weite Reise habt ihr in diese Gegend gemacht, und wie lange werdet ihr von eurem Vaterlande ausbleiben? Ihr werdet auf immerdar ausbleiben. Orest, wer du auch sein magst, unbekannte Frau, was weinest du und trauerst über Leiden, die uns bedrohen? Die Furcht des Todes mit eiteln Tränen bekämpfen wollen, ist nicht weise. Wer ein Verhängnis, das er nicht abwenden kann, beweinet, macht aus einem Übel zwei und wird darum nicht weniger sterben. Lass immer dem Schicksale seinen Lauf und höre auf, uns zu betrauern. Was für Opfer man in diesem Lande bringt, wissen wir und haben wir erfahren. Iphigenie, wer von euch beiden nennt sich Pylades? Dies lasst mich zuerst wissen. Orest, dieser hier, was kann es dir aber für Freude machen, dieses zu wissen? Iphigenie, aus welcher Gegend Griechenlands gebürtig? Orest, wenn du dies auch erfährest, was frommt dir das, Jungfrau? Iphigenie, Brüder von einer Mutter? Orest, Freundschaft, nicht Geburt, macht uns zu Brüdern. Iphigenie, zu Orest. Aber du, welchen Namen gab dir dein Vater? Orest, ich bin unglücklich, das ist mein Name. Iphigenie, das ist's nicht, was ich frage, halte dich an dein Schicksal. Orest, lass mich unerkannt sterben, so wird niemand meines Unglücks spotten. Iphigenie, hast du solche Gesinnungen, denkst du so edel? Orest, du opferst meinen Leib, nicht meinen Namen. Iphigenie, darf ich nicht wenigstens die Stadt wissen, die dir das Leben gab? Orest, jetzt empfang ich den Tod, was kann mir jenes mehr nützen? Iphigenie, willst du mir diesen Dienst nicht erzeigen? Orest, das glorreiche Argos ist mein Geburtsland. Iphigenie, Fremdling, um der Götter willen, ist das wahr? Daher wärst du gebürtig? Orest, ja, aus Mycene, die einst so beglückt war. Iphigenie, verließest du dein Vaterland als ein Flüchtling, oder was für ein Schicksal entriß dich demselben? Orest, wider Willen mußt ich es fliehen, und doch war es mein eigener Vorsatz. Iphigenie, wirst du mir gerne beantworten, was ich dich fragen möchte? Orest, wenn du dich hüten willst, nach meinem Unglück zu fragen. Iphigenie, Fremdling, du weißt nicht, wie willkommen du mir bist aus Mycene. Orest, desto besser für dich, von mir kann ich dasselbe nicht sagen. Iphigenie, du hast doch von Troja gehört, die in jedermanns Munde ist. Orest, daß ich nie davon gehört hätte, daß ich sie auch im Traum nie gesehen hätte. Iphigenie, sie stehe nicht mehr, sagt man, sie sei mit Sturm erobert. Orest, man hat dir die Wahrheit gesagt. Iphigenie, Helena ist also mit Menelaus zurückgekehrt. Orest, sie ist zurückgekehrt und einem der meinigen zum Verderben. Iphigenie, wo ist sie jetzt? Auch mir war sie einst zum Verderben. Orest, zu Sparta wohnt sie bei ihrem ersten Gemahle. Iphigenie, allen Griechen ein Abscheu wie mir. Orest, auch ich weiß davon zu erzählen. Iphigenie, und sind die Griechen zurückgekehrt, wie die Sage verbreitet? Orest, wie viel fragst du mit dieser einzigen Frage? Iphigenie, ehe du stirbst, gönne mir diese Erzählung. Orest, frage, was dir gefällt, ich will dir antworten. Iphigenie, kehrte Kalchas, der Priester von Troja, zurücke? Orest, das Gerücht sagte ihn tot in Mycene. Iphigenie, heilige Vergelterin, und der Sohn des Laertes? Orest, sah seine Heimat noch nicht wieder, doch am Leben soll er noch sein. Iphigenie, Verderben über ihn, mög er sie nie wiedersehen. Orest, wünsch ihm nichts Böses, er hat der Leiden genug. Iphigenie, aber jener Sohn der Thetis, lebt Achilles noch? Orest, er ist nicht mehr, und seine Hochzeit in Aulis war nichts. Iphigenie, Betrug war sie, lass die davon sprechen, die es zu ihrem Verderben erfuhren. Orest, aber sage mir, wer bist du, die nach den Schicksalen Griechenlands so genau und so wohl unterrichtet sich erkundigt? Iphigenie, ich bin selbst eine Griechin, aus Griechenland gerissen, in der Blüte meiner Jugend. Orest, nun freilich ist deine Neugierde löblich. Iphigenie, was ward aber aus dem Feldherrn der Griechen, dem glücklich Gepriesenen? Orest, von welchem Feldherrn redest du, denn wahrlich der, den ich kenne, kann nimmermehr damit gemeint sein. Iphigenie, Agamemnon nannten sie ihn, den Sohn des Atreus. Orest, von diesem weiß ich nichts, enthalte dich solcher Fragen. Iphigenie, Um der Götter willen, Fremdling, antworte mir, richte meine Seele auf. Orest, der Unglückliche ist tot, und noch ein anderer folgt ihm ins Verderben. Iphigenie, tot, o ich Ärmste, tot, und wie viel er? Orest, was seufzest du über ihn? Er gehörte dir ja nicht an. Iphigenie, sein voriges Glück erpreßte mir diese Träne. Orest, ja, schrecklich war sein Schicksal, sein Weib brachte ihn ums Leben. Iphigenie, o, dann ist sie beweinenswürdig wie er. Orest, jetzt aber höre auf und forsche nicht weiter. Iphigenie, noch diese einzige Frage, lebt sie noch, die Gattin des Unglückseligen? Orest, sie ist nicht mehr, ihr Sohn, sein Sohn, hat sie getötet. Iphigenie, o des jammervollen Hauses, getötet, wissentlich getötet. Orest, als der Rächer seines Vaters. Iphigenie, entsetzlich, gerecht und entsetzlich. Orest, so gerecht es war, die Götter verfolgen ihn. Iphigenie, hinterließ Agamemnon sonst noch Kinder? Orest, eine einzige Tochter, Elektra. Iphigenie, wie? Und von jener, die in Aulis geopfert ward, hört man nichts mehr. Orest, nichts, als dass sie tot sei und das Licht der Sonne nicht mehr genieße. Iphigenie, sie ist zu beweinen, wie ihr Vater, der sie tötete. Orest, und um einer nichtswürdigen Willen tötete. Iphigenie, aber der Sohn des Ermordeten lebt der noch in Argos? Orest, der Unglückliche lebt nirgends und überall. Iphigenie, er lebt, hinweg mit euch, betrügerische, nichtige Träume, und so fort. Nun verfällt Iphigenie auf den Gedanken, einen dieser Griechen dem Opfertode zu entziehen und durch ihn einen Brief nach Argos zu schicken. Ihre Wahl fällt auf Oresten, sein Freund soll sterben für beide, weil der Staat es einmal so gebiete. Dagegen aber setzt sich Orest, er allein will sterben, sein Freund soll den Brief bestellen und sein Leben davonbringen. Diese Großmut rührt die Priesterin. Möchte der einzige übrig gebliebene Zweig meines Hauses dir gleichen, denn wisse, auch mir lebt ein Bruder, nur sein Anblick ist mir versagt. Weil du es denn so willst, so mag der gehen und den Brief bestellen. Du aber bleibst und stirbst, denn dich verlangt ja zu sterben. Man begreift nicht, warum sie nicht beide rettet. Ist es ihr bei einem möglich, warum nicht auch bei dem andern? Ist es Gewissenhaftigkeit gegen das Gesetz? Sie verabscheut es, und überdies will sie es ja zum Vorteil des Pylades oder vielmehr zu ihrem eigenen übertreten. Orest erkundigt sich nun, wer das abscheuliche Opfer an ihm vollziehen werde. Iphigenie, ich selbst als Priesterin der Diana. Orest, ein unwürdiges, ein trauriges Amt für eine Jungfrau, wie du bist. Iphigenie, die Notwendigkeit legt es mir auf, der Notwendigkeit muß man gehorchen. Orest, du, ein junges Weib, willst Männer mit dem Eisen erwürgen? Iphigenie, nicht erwürgen, mein Amt ist, das heilige Wasser über dein Haupthaar zu gießen. Orest, wer aber wird der Opferer sein, wenn mir erlaubt ist, es zu wissen? Iphigenie, drinnen im Tempel sind welche, die dieses Amt übernehmen werden. Orest, und welche Grabstätte wird meinen Leichnam empfangen? Iphigenie, das heilige Feuer im Tempel und die dunkle Steinkluft. Orest, ach, dass keine schwesterliche Hand es hier schmücken wird. Iphigenie, Ein eitler Wunsch, armer Fremdling, wer du auch sein magst, denn deine Schwester wohnt ferne von dieser barbarischen Küste, doch, weil du aus Argos stammest, so will ich selbst, was an mir ist, diesen letzten Dienst dir erzeigen. Ich werde deine Grabstätte schmücken und süßen Honig auf den Holzstoß gießen, an mir sollst du keine Feindin finden. Und so fort. Und nunmehr geht sie in den Tempel, den Brief zu holen. Die Gefangenen übergibt sie den Wächtern, mit dem Befehl, sie wohl zu hüten, aber nicht zu binden. Ende von Teil 1. Teil 2 von Über die Iphigenie auf Tauris von Friedrich von Schiller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Chor, der ein wichtiges Interesse hat, Iphigenien nicht zu verraten, weil sein eigenes Schicksal an ihres fest gebunden ist, beklagt Oresten und wünscht dem Pylades Glück zu seiner Errettung. Er geht und lässt beide Freunde allein. Dieses Weggehen des Chors ist gegen das Herkommen auf der griechischen Bühne, aber Euripides mußte ihn wegschaffen, um ihn bei der folgenden Szene nicht zum Zeugen zu haben, wodurch die Erkennungsszene zugrunde gegangen sein würde. »Wer ist diese Jungfrau?« fragt Orest seinen Freund ganz verwundert, wie ganz Griechin sie war, wie wohl berichtet und wie genau sie sich nach dem Trojanerkriege erkundigte, nach der Heimkehr der Griechen, nach Kalchas, dem Priester, und nach dem Achilles, wie sie den unglückseligen Agamemnon beklagte, ja, seine Gemahlin, seine Kinder selbst, nicht vergaß, gewiß. Diese Fremde ist aus Argos gebürtig, wie hätte sie sonst Briefe dahin zu schicken und mit so nahem Anteil nach den Begebenheiten in Mycene zu fragen? Pylades, du nimmst diesen Gedanken aus meiner Seele, doch wem, der nur einige Neugierde nach diesen Dingen hat, sollte das Schicksal so großer Könige unbekannt bleiben? Aber, Orestes, die Priesterin sagte noch etwas anders. Orest, was ist das? Teile mir's mit, so können wir's vielleicht zusammen herausbringen. Pylades, wenn du stirbst, Orest, kann ich das Licht nicht mehr schauen. Zusammen schiften wir und zusammen müssen wir auch sterben. Wie schändlich, wenn ich ohne dich nach Argos, nach Phocis, zurückkäme. Du kennst die bösen Zungen der Menschen. Würde es nicht heißen, ich hätte dich als einen Verräter verlassen oder dich gar ermordet, um mich als deiner Schwester Gemahl in den Besitz deines Erbes und deiner Herrschaft zu setzen? Nein, davor graut mir. Dieser Argwohn brächte mir Schande. Miteinander müssen wir erblassen, miteinander erwürgt werden. Meine Asche muß ich mit der deinigen vermischen, denn ich bin dein Freund und ich fürchte mich vor dem Tadel. Diese Stelle ist ein merkwürdiges Beispiel von den Gesinnungen auf der griechischen Bühne, wie sehr vermeidet der Dichter seinen Pylades eine rein idealische Großmut zeigen zu lassen, wie wenig erlaubt er ihm, sich über die Menschheit zu erheben. Auch gibt Pylades, wie sehr es auch der P. Brumé zu verstecken sucht, den Gründen seines Freundes nach und verspricht ihm, am Leben zu bleiben, ihm in Argos ein Grabmal zu errichten und der Freund des Toten zu sein wie des Lebenden. Vierter Aufzug. Iphigenie kommt mit dem Briefe aus dem Heiligtum zurück und lässt sich von Pylades erst einen Eid schwören, daß er ihn ja übergeben wolle. Denn, sagt sie, der Unglückliche ist sich nicht mehr ähnlich, wenn er von der Furcht zur Sicherheit übergeht. Darum besorg ich, wenn er nur erst wieder den Fuß aus diesem Lande hat, wird er sich wenig um meine Briefe bekümmern. aber auch von ihr fordert Orest einen Eid, daß sie seinen Freund ja lebendig von dannen bringen wolle. Sehr billig, sagt sie, denn wie könnte er sonst meinen Botschafter machen? Nun fällt aber dem Pylades ein, daß ihn ein Sturm überfallen und der Brief zugrunde gehen könnte. In diesem Falle bedingt er sich aus, seines Eides quitt und ledig zu sein. Weißt du, was ich tun will? Sagt Iphigenie. Niemand kann für Zufälle stehen. Ich will dir mündlich sagen, was in dem Briefe enthalten ist. So kannst du alles selbst an die Freunde bestellen, und wir sind dann sicher. Rettest du den Brief, so wird er schweigend seinen Inhalt melden. Geht er im Meer verloren und du kommst mit dem bloßen Leben davon, so wirst du meine Worte bewahren. Nun weiß man nicht, ob sie den Brief abliest oder seinen Inhalt bloß auswendig meldet. Dem Texte nach scheint das erste zu sein, das zweite aber ist wahrscheinlicher, weil nicht zu vermuten ist, daß sie den Brief wieder erbrochen haben werde. Die lebendige Iphigenie, lautet der Brief, die man in Argos nicht mehr lebendig glaubt, sendet dem Orest diesen Brief. Wo ist diese Iphigenie? Ist die Tote wieder erstanden? Unterbricht sie der erstaunte Orest. Die du vor Augen siehst, ist's, gibt sie zur Antwort. Aber störe mich jetzt nicht in meiner Rede, führe mich hinein nach Argos, fährt sie fort. Eh ich sterbe, führe mich aus diesem barbarischen Lande, aus dem Tempel der Göttin, der ich Menschenopfer bringen muß. Sonst werd ich dich und dein ganzes Haus mit meinen Verwünschungen verfolgen. Orestes, ich wiederhole dir den Namen, sagt sie zu Pylades, damit du ihn besser behaltest. Der Schluss des Briefs ist die Geschichte ihrer wundervollen Errettung in Aulis. Pylades überreicht den Brief sogleich dem Orest. Ich brauche wenig Zeit, sagt er, um mich meines Eides zu entledigen. Hier, Orest, übergebe ich dir den Brief deiner Schwester. Dieser fällt Iphigenien um den Hals. O meine Schwester, meine teuerste Schwester, die jetzt so bestürzt dasteht, meine Arme umschlingen dich, und doch kann ich es noch nicht glauben. Der Chor mischt sich nun ein und bedeutet Oresten, daß er die Hand nicht legen soll an den Schleier der Priesterin. Noch steht Iphigenie sprachlos und entzieht sich seiner Umarmung. »Du, mein Bruder«, ruft sie endlich aus, »wirst du nicht aufhören, solche Reden zu führen? Mein Bruder ist zu Nauplia in Argos.« Orest: »Unglückliche, nein, da ist er nicht.« Iphigenie: »Du, der Sohn Klytämnestrens?« Orest: »Ja, und Pelops Enkel.« Iphigenie: »Was sagst du? Kannst du mir das beweisen?« Orest: »Das kann ich. Höre mich an. Ich will dir vom väterlichen Hause erzählen.« Iphigenie: »Das mußt du, und ich muß hören.« Orest: »Zuerst also höre. Die Zwietracht ist dir bekannt zwischen Thyest und Atreus.« Iphigenie: »Wegen des goldenen Vlieses? Ja, davon hört ich erzählen.« Orest: »Und diese Geschichte sticktest du in ein kostbares Gewebe? Erinnerst du dich dessen?« Iphigenie: »Liebster, ja, ich fange an, dir zu glauben.« Orest: »In diesem Gewebe zeigtest du noch die untergehende Sonne.« Iphigenie: »Ja, die webt ich darein mit zarten Fäden.« Orest: »Und die Mutter besprengte dich in Aulis mit heiligem Wasser.« Iphigenie: »Ach, ich weiß es, das war jene traurige Hochzeit.« Orest: »Wozu schicktest du der Mutter die abgeschnittene Locke?« Iphigenie: »Dass man sie mit mir begrübe.« Orest: »Nun will ich dir auch Zeichen nennen, die ich selbst gesehen habe. Du kennst die alte Lanze des Pelops, womit er den Önomaus tötete und sich Hippodamien von Pisa erwarb. Ich sah sie in deinem Gemache. Iphigenie. Genug, o mein Geliebtester, mein Teuerster, mein Orest, du bist's. Ich habe dich, den Fernen, den mein Vaterland, mein Argos gebar, den Geliebtesten. Orest. Und ich die Todgeglaubte, und Tränen, Tränen süßer Wehmut, fließen aus deinen Augen wie aus den meinigen. Iphigenie, sieh doch, das lag noch als Kind in den Armen der Wärterin, als ich mein Haus verließ. O Wonne, die keine Worte aussprechen. Was sag ich? Es geht über alle Wunder, über alles, was sich denken läßt. Orest, wir sind wieder vereinigt, vereinigt wollen wir glücklich sein. Iphigenie zum Chor. Eine unverhoffte Wonne ist mir geworden, meine Gespielinnen, aber mir ist bange, daß sie mir nicht unter den Händen in die Lüfte entschlüpfe. Und so fort. Nun fährt sie fort, sich nach der Geschichte ihres Hauses zu erkundigen, nach der Ermordung und nach dem Verbrechen ihrer Mutter. Lass uns davon schweigen, antwortet ihr Orest, dir steht es nicht an, solches zu hören. Er erzählt seinen verlassenen, fürchterlichen Zustand nach vollbrachtem Mord und das Gericht, das unter dem Vorsitz Apolls und Minervens zu Athen von den Furien über ihn gehalten worden. Apoll ist sein Verteidiger und Minerva sammelt die Stimmen, die durch ihre Vermittlung zu seinem Vorteile ausfallen. Er wird losgesprochen, aber die andern Furien, mit diesem Spruch nicht zufrieden, warfen sich auf ihn und jagen ihn flüchtig von einem Orte zum andern. In dieser Angst eilt er nach Delphi und fordert Hilfe von Apollo, der ihm auflegt, nach Tauris zu gehen und das vom Himmel gefallene goldene Bild dort zu entwenden, wozu ihm Iphigenie jetzt verhelfen soll. Aber hier liegt die Schwierigkeit, wie kann diese Flucht und dieser Diebstahl dem Beherrscher von Tauris verborgen bleiben? Wird Iphigenie es nicht mit ihrem Leben bezahlen müssen? Sie ist großmütig genug, das Letzte in Gefahr zu setzen, wenn Orest nur gerettet wird. Dieser aber will lieber in Tauris sterben, als seine Schwester verlassen. Er bringt den Vorschlag, den Thoas zu ermorden, was sie aber aus Furcht und Achtung für die gastfreundlichen Gesetze verwirft. Er will sich irgendwo verbergen und die Nacht abwarten, denn die Nacht, sagt er, ist für Räuber, das Licht für die Wahrheit. Auch dies findet Schwierigkeiten. Nun fällt ihr ein, daß sich die Raserei des Orest selbst zu ihrer gemeinschaftlichen Rettung vielleicht benutzen ließe. Das Weib, ruft Orest aus, ist doch gar sinnreich und erfahren in allerlei Listen. Iphigenie, ich will deine Mordtat bekannt machen. Orest, benutze meine Verbrechen, wozu du sie gut findest. Iphigenie, solche Opfer, werde ich sagen, verschmähe die Göttin. Orest, und wozu soll dir dieser Vorwand dienen? Ich ahne etwas. Iphigenie, du seist unrein, du bedürfest der Reinigung, werde ich sagen. Orest, wie kann uns dies dazu helfen, das Bild der Göttin zu entwenden? Iphigenie, ich werde dich im Meerwasser baden. Orest, aber das Bild, warum es uns zu tun ist, bleibt drinnen im Tempel. Iphigenie, du habest es berührt, werde ich vorgeben. Auch das Bild müsse gereinigt werden. Orest, und wo soll dies geschehen, in welcher Meeresgegend? Iphigenie, eben dort, wo dein Schiff vor Anker liegt. Orest, wird man dieses Amt aber keinem Dritten übergeben? Iphigenie, ich allein übernehm es, ich allein habe das Recht, das Bild der Göttin zu berühren. Orest, was geben wir aber diesem, auf Pylades zeigend, dabei zu tun? Iphigenie, er sei mit demselben Verbrechen befleckt, werde ich vorgeben. Orest, kannst du alles dieses heimlich vollbringen, oder muß der König davon wissen? Iphigenie, ich muß ihn durch Überredung dazu zu bringen suchen. Ihn kann ich nicht täuschen. Orest, und dann retten wir uns durch geschwindes Rudern? Iphigenie, das ist alsdann deine Sache. Und so fort. Nun beschwört sie noch den Chor, sie nicht zu verraten. Wenn sie erst in Griechenland sei, wolle sie auch für ihre hier zurückgelassenen Gespielinnen sorgen. Der Chor sagt es ihr zu und beschließt diesen Akt mit einer wehmütig schönen Erinnerung an sein Vaterland und seine verlorene Freiheit. Er preist Iphigenien selig, die nun mit schwellenden Segeln davon eilen und ihre Gespielinnen an diesem barbarischen Ufer weinend zurücklassen werde. Fünfter Aufzug. Thoas kommt in den Tempel, gerade in dem Augenblick, da Iphigenie, der Göttinbild in den Armen tragend, herauskommt. Hier kommt es nun zu einer Unterredung, worin Iphigenie allen Doppelsinn und alle Künste aufbietet, um den Thoas zu betrügen, der sich denn auch wirklich in frommer Einfalt und vollem Glauben an ihre Redlichkeit dadurch hintergehen lässt. Sie befiehlt ihm, unterdessen die Gefangenen im Meere gebadet wurden, sich im Tempel aufzuhalten, um ihn zu reinigen, auch nicht unruhig zu werden, wenn sie etwas lange ausbleiben sollte. Wenn man die Griechen herausführe, solle er sein Gesicht mit dem Mantel verhüllen, um sich durch den Anblick dieser Verbrecher nicht zu besudeln. Seinem Volke muß er gleichfalls Befehl geben, sich weit von dieser unreinen Gegend zu entfernen, und um ihn recht sicher zu machen, bittet sie ihn selbst darum, die Gefangenen binden zu lassen, damit ihnen die Lust nicht ankäme, sich in Freiheit zu setzen. Denn, sagt sie, bei den Griechen ist weder Treu noch Glaube zu finden. Während daß die Griechen ihren Anschlag am Ufer ausführen, bleibt der Chor auf der Bühne und richtet eine Hymne an Apoll und Minerven. Bald darauf erscheint ein eilender Bote, der den Thoas herausruft und ihm die Flucht der Griechen verkündigt. Der erzürnte König will schon sein ganzes Volk aufbieten, den Fliehenden nachzusetzen, die er vom Fels herabstürzen oder fehlen lassen will, sobald sie wieder in seiner Gewalt sind, als Minerva dazwischentritt und ihm Einhalt tut. Orest, sagt sie, ist nicht ohne Zutun der Götter an dies Ufer gekommen. Sie wendet sich darauf an Orest selbst, denn, sagt sie, soweit er auch entfernt ist, die Stimme einer Göttin hört er doch. Man muß gestehen, daß dies Mittel, die Einheit des Orts zu retten und etwas sagen zu lassen, was mit keiner physischen Möglichkeit gesagt werden kann, possierlich genug ist. Es ist etwas Bequemes um die Götter, und die alten Tragiker hatten hierin große Vorteile vor den Neuern voraus. Wie kann man darum von den Letzteren verlangen, sich eben dem strengen Gesetz der Orteinheit zu unterwerfen, da sie dieses Gesetz nicht so geschickt wie ihre Vorgänger umgehen können? Sie gibt ihm und Iphigenien Befehle, wie sie sich den Göttern bei ihrer Nachhausekunft dankbar erzeigen sollen, und legt ihnen noch einige Einrichtungen auf, die den Stolz der Athenienser schmeicheln konnten, denen hier überhaupt etwas Angenehmes gesagt werden sollte. Thoas fügt sich dem Willen der Göttin, denn welcher Sterbliche, sagt er, wird gegen die Götter ankämpfen? Das deutsche Schauspiel wird, wie das griechische, mit einem Selbstgespräch Iphigeniens eröffnet, das im Ganzen denselben Inhalt hat: stillen Widerwillen gegen ihr priesterliches Amt und Sehnsucht nach ihrem Vaterlande. So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen ein hoher Wille, dem ich mich ergebe. Doch immer bin ich wie im ersten fremd. Denn ach, mich trennt das Meer von den Geliebten, und an dem Ufer steh ich lange Tage, das Land der Griechen mit der Seele suchend. Und so fort. Arkas, ein redlicher Diener des Thoas, tritt auf, ihr die siegreiche Heimkehr des Königs von einem Feldzuge zu verkündigen. Zugleich kommt er auf einen alten Wunsch seines Herrn zu reden, sie als Gattin zu besitzen, dem sie immer ausgewichen ist und abermals ausweicht. Der König erscheint gleich darauf selbst und erneuert seinen Antrag. Er hat einen einzigen Sohn verloren, die Öde seiner Wohnung und ein kinderloses Alter wecken den alten Wunsch lebhafter in ihm auf. Die Priesterin hüllt sich wie bisher in ein geheimnisvolles Wesen, worüber ihr Thoas sanfte Vorwürfe macht. Sie entschuldigt diese Zurückhaltung mit der Furcht, durch Bekanntmachung ihres Geschlechts den bisher genossenen Schutz zu verlieren und ein Gegenstand seines Abscheus zu werden. Er kann sich nicht überreden, dass er an ihr ein schuldvolles Haupt beschütze, seitdem sie in Tauris wohne und des Gastrechts da genieße, sei er sichtbar gesegnet worden. Er verspricht ihr, wenn sie Rückkehr hoffen könne, ihr kein Hindernis in den Weg zu legen, sie in Frieden ziehen zu lassen. Nun entdeckt sie ihm ihren Ursprung und gibt ihm die Geschichte ihrer Ahnherrn bis auf Thyest und Atreus, wo sie abbricht. Er ermahnt sie, fortzufahren. Wohl dem, der seiner Väter gern gedenkt, der froh von ihren Taten, ihrer Größe, den Hörer unterhält und, still sich freuend, ans Ende dieser schönen Reihe sich geschlossen sieht, denn es erzeugt nicht gleich ein Haus den Halbgott noch das Ungeheuer. Erst eine Reihe böser oder guter bringt endlich das Entsetzen, bringt die Freude der Welt hervor. Nach ihres Vaters Tode gebieten Atreus und Thyest der Stadt, gemeinsam herrschend. Lange konnte nicht die Eintracht dauern. Bald entehrt Thyest des Bruders Bette, rächend treibet Atreus ihn aus dem Reiche. Diese vier Jamben klingen ganz unerträglich monotonisch, weil alle vier ihre Kadenz nach der fünften Silbe haben und aus drei Perioden bestehen, die gleich viel Silben haben. Dazu kommt, dass die vier Anfänge lange, bald, rächend, tückisch auch zu eintönig lauten. Schon das Auge stößt sich daran und noch weit mehr das Ohr. Tückisch hatte schon Thyest, auf schwere Taten sinnend, lange dem Bruder einen Sohn entwandt und heimlich ihn als den seinen schmeichelnd auferzogen. Dem füllet er die Brust mit Wut und Rache und sendet ihn zur Königsstadt, daß er im Oheim seinen eignen Vater morde. Des Jünglings Vorsatz wird entdeckt, der König straft grausam den gesandten Mörder, wähnend, er töte seines Bruders Sohn. Zu spät erfährt er, wer vor seinen trunkenen Augen gemartert stirbt, und die Begier der Rache aus seiner Brust zu tilgen, sinnt er still auf unerhörte Tat. Er scheint gelassen, gleichgültig und versöhnt und lockt den Bruder mit seinen beiden Söhnen in das Reich zurück, ergreift die Knaben, schlachtet sie und setzt die ekle, schaudervolle Speise dem Vater bei dem ersten Male vor. Und da Thyest an seinem Fleische sich gesättigt, eine Wehmut ihn ergreift, er nach den Kindern fragt, den Tritt, die Stimme der Knaben an des Saales Türe schon zu hören glaubt, wirft Atreus grinsend ihm Haupt und Füße der Erschlagnen hin. Du wendest schaudernd dein Gesicht, o König, so wendete die Sonn ihr Antlitz weg und ihren Wagen aus dem ew'gen Gleise. Dies sind die Ahnherrn deiner Priesterin und viel unseliges Geschick der Männer, viel Taten des verworrenen Sinnes deckt die Nacht mit schweren Fittichen und lässt uns nur in grauenvolle Dämmerung sehen. Thoas verbirg sie schweigend auch. Wie sie geendigt hat, wiederholt der König seinen Antrag, aber ebenso fruchtlos. Ihr hartnäckiges Weigern bringt ihn auf. Um sich nicht gegen sie zu vergessen, bricht er lieber ab, erklärt aber, daß er von jetzt an die Menschenopfer wieder ihren Gang wolle gehen lassen, die er, durch ihre Reden bezaubert, bis jetzt unterlassen habe. Eben seien zwei Fremde eingebracht, mit denen die Göttin ihr erstes, lang entbehrtes Opfer wieder empfangen solle. Ein schöner Monolog Iphigeniens schließt diesen Akt. Ende von Teil 2. Teil 3 von Über die Iphigenie auf Tauris von Friedrich von Schiller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Orest und Pylades, sie sind die eingebrachten Fremden, eröffnen den zweiten Aufzug. Orest hofft nichts mehr und sieht dem Tod als seinem einzigen Retter mit Verlangen entgegen. Nur das gleiche Los seines Freundes macht ihm Kummer. Pylades kann noch nicht von bessern Aussichten scheiden und glaubt auch jetzt noch fest an die Aufrichtigkeit des delphischen Gottes. Er bemüht sich, auch in der Seele seines Freundes Hoffnung und Mut lebendig zu erhalten und seinen Blick auf heitere Szenen zu ziehen. Sie verlieren sich in den Szenen ihrer Kindheit. Pylades gründet seine Hoffnung auf die Nachricht, dass ein fremdes, göttergleiches Weib das blutige Gesetz gefesselt halte. Ein Mann, sagt er, auch der Beste, gewöhnt seinen Geist an Grausamkeit und wird hart aus Gewohnheit. Allein ein Weib bleibt stät auf einem Sinne, den sie gefasst. Du rechnest sicherer auf sie, im Guten als im Bösen. Sie sehen sie eben kommen, und Pylades entfernt Oresten, um sich vorläufig allein mit ihr zu unterreden. Iphigenie nimmt ihm die Ketten ab und befragt ihn um seine Person und Heimat. Pylades erkennt sie mit froher Bestürzung als eine Griechin. O süße Stimme, viel willkommener Ton, der Muttersprach in einem fremden Lande, des väterlichen Hafens blaue Berge, seh ich Gefangener, neu willkommen wieder, vor meinen Augen. Lass dir diese Freude versichern, daß auch ich ein Grieche bin. Er erzählt ihr eine erdichtete Geschichte, in die er das Wahre von den Schicksalen seines Freundes hüllt. Es geschieht darin der Stadt Troja Erwähnung, und mit Ungeduld dringt Iphigenie in ihn, ihr die Geschichte vom Erfolg dieses Krieges zu geben. So groß dein Unglück ist, beschwör ich dich, vergiss es, bist du mir genug getan. Pylades, die hohe Stadt, die zehen lange Jahre dem ganzen Heer der Griechen widerstand, liegt nun im Schutte, steigt nicht wieder auf, doch manche Gräber unserer Besten heißen uns an das Ufer der Barbaren denken. Achill liegt dort mit seinem schönen Freunde. Iphigenie, so seid ihr Götterbilder auch zu Staub. Pylades, auch Palamedes, Ajax, Telamons, sie sahen des Vaterlandes Tag nicht wieder. Iphigenie, er schweigt von meinem Vater, nennt ihn nicht mit den Erschlagnen. Ja, er lebt mir noch, ich werd ihn sehen. O hoffe, liebes Herz! Sie erfährt hier zum ersten Mal Agamemnons Ermordung durch seine Gemahlin und ihren Buhler und, was ihr wie ein Pfeil durch die Seele fliegt, auch die entfernte Ursache davon. Iphigenie, so trieb zur Schandtat eine böse Lust, Pylades, und einer alten Rache tief Gefühl. Iphigenie, und wie beleidigte der König sie? Pylades, mit schwerer Tat, die, wenn Entschuldigung des Mordes wäre, sie entschuldigte. Nach Aulis lockt er sie und brachte dort, als eine Gottheit sich der Griechenfahrt mit ungestümen Winden widersetzte, die älteste Tochter Iphigenien vor den Altar Dianens, und sie fiel ein blutig Opfer für der Griechen Heil. Dies, sagt man, hat ihr einen Widerwillen so tief ins Herz geprägt, daß sie dem Werben Ägisthens sich ergab und den Gemahl mit Netzen des Verderbens selbst umschlang. Iphigenie, schnell abgehend und sich verhüllend. Es ist genug, du wirst mich wiedersehen. Dritter Aufzug. Iphigenie und Orest, beide einander noch unbekannt. Sie lässt sich die Erzählung seines Freundes von ihm bestätigen und bittet ihn, fortzufahren. Aber man muß dieses mit den eigenen Worten des Dichters hören. Ihres Vaters Ermordung hat sie erfahren. Enthülle, was von der Rede deines Bruders schnell die Finsternis des Schreckens mir verdeckte. Wie ist des großen Stammes letzter Sohn? Wie ist Orest dem Tage des Bluts entgangen? Hat ein gleich Geschick mit des Avernus Netzen ihn umschlungen? Ist er gerettet? Lebt er? Lebt Elektra? Orest, sie leben. Iphigenie, goldne Sonne, leihe mir die schönsten Strahlen, lege sie zum Dank vor Jovis Thron, denn ich bin arm und stumm. Orest will ihre auffallende Freude niederschlagen, weil noch schreckliche Nachrichten zurück seien. Sie scheint für alles andere gleichgültig. Er erzählt ihr nunmehr Klytämnestrens Ermordung, wieder ein meisterhaftes Gemälde. Iphigenie fährt fort zu fragen und will nun auch Orests Schicksal wissen. Er macht ihr eine fürchterliche Beschreibung von dem Zustand dieses Unglücklichen nach vollbrachtem Morde und von den Verfolgungen der Furien. Dies erinnert sie an die erdichtete Erzählung, die ihr Pylades im vorigen Akte von dem Zustand seines Gefährten gemacht hat. Unseliger, sagt sie zu ihm, du bist in gleichem Falle, dich drückt ein Brudermord wie jenen. Orest, ich kann nicht leiden, daß du, große Seele, mit einem falschen Wort betrogen werdest. Ein lügenhaft Gewebe knüpf ein Fremder dem Fremden, sinnreich und der List gewohnt, zur Falle vor die Füße, zwischen uns sei Wahrheit. Ich bin Orest. Er bittet sie, sich seines Freundes anzunehmen, mit diesem zu entfliehen, weil auch sie ungern hier zu verweilen scheine. Er wolle den Tod hier erwarten, sie beide sollen gehen und im schönen Griechenlande ein neues Leben anfangen. Er geht ab in dieser Auffallung von Verzweiflung. Iphigenie gießt ihre Freude in einem Dank an die Götter aus, eine äußerst glückliche Stelle. Wie man den König an dem Übermaß der Gaben kennt, denn ihm muß wenig scheinen, was Tausenden schon Reichtum ist, so kennt man euch, ihr Götter, an gesparten, lang und weise zubereiteten Geschenken. Denn ihr allein wisst, was uns frommen kann, und schaut der Zukunft ausgedehntes Reich, wenn jedes Abends Stern und Nebelhülle die Aussicht uns verdeckt. Gelassen hört ihr unser Flehen, das um Beschleunigung euch kindisch bittet, aber eure Hand bricht unreif nie die goldnen Himmelsfrüchte, und wehe dem, der, ungeduldig, sie ertrotzend, saure Speise sich zum Tod genießt, und so fort. Es geschieht nicht allein ihrer vorzüglichen Schönheit wegen, daß ich diese Stelle hier anführe. Der Platz und die Situation, wo sie angebracht ist, scheinen eine so wort- und allegorienreiche Freude nicht wohl zu gestatten. Iphigenie hat eben auf die überraschendste Weise ihren Bruder kennenlernen. Kann ihr Blut unmittelbar auf diese, ihr die allerwichtigste Entdeckung, ruhig genug sein, um ihre Empfindung in so zusammenhängenden Bildern und so schön periodierten Reden auszumalen? Fast während der ganzen Rede, woraus wir nur den größern Teil hier angeführt haben, wird ihres eigenen Zustands so gut als gar nicht erwähnt. Sie ist eine philosophische Betrachterin der göttlichen Weisheit in Rücksicht auf die Erfüllung menschlicher Wünsche. Sollte sie auch nicht einmal durch das ihr sich aufdrängende, vorwaltende Gefühl ihres eigenen Zustands in dieser ruhigen Betrachtung gestört werden? Orest kommt zurück. Die ihm abgedrungene Erzählung seines Schicksals hat alle Furien wieder bei ihm aufgeweckt und macht ihn jetzt ganz und gar unfähig, sich einer freudigen Empfindung hinzugeben. Und doch sieht man Iphigenien auf der andern Seite von ihrem seligen Geheimnis gleichsam belastet, von ihrer zurückgepressten Freude gequält, dem Augenblicke mit Ungeduld entgegenharren, wo sie sich ihm als Schwester entdecken kann. Wie schön ist diese Situation herbeigeführt und wie tragisch rührend behandelt. Aber man muß den Dichter selbst hören. Die Entdeckung ist geschehen, aber Orest will nicht hören. Iphigenie, o daß ich nur ein ruhig Wort von dir vernehmen könnte. Es wälzet sich ein Rad von Freud und Schmerz durch meine Seele. Von dem fremden Manne entfernet mich ein Schauer, doch es reißt mein Innerstes gewaltig mich zum Bruder. Orest, ist hier Lyänens Tempel und ergreift unbändig heil'ge Wut die Priesterin? Iphigenie, o höre mich, o sieh mich an, wie mir nach einer langen Zeit das Herz sich öffnet der Seligkeit, dem Liebsten, was die Welt noch für mich tragen kann, das Haupt zu küssen, mit meinen Armen, die den leeren Winden nur ausgebreitet waren, dich zu fassen. O lass mich, denn es quillet heller, nicht vom Parnas die ew'ge Quelle sprudelnd, von Fels zu Fels ins goldne Tal hinab, wie Freude mir vom Herzen wallend fließt, und wie ein selig Meer mich rings umfängt. Orest, Orest, mein Bruder, und so fort. Aber die Verfinsterung des Letztern geht so weit, daß er die reinste Freude der Schwester verkennet und sie einer strafbaren Flamme zuschreibt, bis ihn endlich Iphigeniens Reden ganz überweisen. Anstatt aber sich nun der Freude zu öffnen, ergreift er diese glückliche Begebenheit selbst von ihrer schrecklichen Seite. So mag die Sonne denn die letzten Gräuel unsers Hauses sehen. Ist nicht Elektra hier, damit auch sie mit uns zugrunde gehe? Und so fort. Tritt auf, unwill'ger Geist, im Kreis geschlossen tretet an, ihr Furien, und wohne dem willkommnen Schauspiel bei, dem letzten, grässlichsten, das ihr bereitet. Nicht Haß und Rache schärfen ihren Dolch, die liebevolle Schwester wird zur Tat gezwungen. Von diesem heftigen Ausbruch der Wut erschöpft, sinkt er in einen Zustand der Ermattung. Iphigenie, gepresst zwischen Schmerz und Freude, eilt hinweg, um in dieser drangvollen Lage bei Pylades Trost zu suchen. Ein Selbstgespräch folgt, das einzige in seiner Art auf der tragischen Bühne. Es ist der letzte Wahnsinn Orests, mit welchem auch seine Furien von ihm Abschied nehmen. Hätte die neuere Bühne auch nur dieses einzige Bruchstück aufzuweisen, so könnte sie damit über die alte triumphieren. Hier hat das Genie eines Dichters, der die Vergleichung mit keinem alten Tragiker fürchten darf, durch den Fortschritt der sittlichen Kultur und den mildern Geist unserer Zeiten unterstützt, die feinste, edelste Blüte moralischer Verfeinerung mit der schönsten Blüte der Dichtkunst zu vereinigen gewusst und ein Gemälde entworfen, das mit dem entschiedensten Kunstsiege auch den weit schönern Sieg der Gesinnungen verbindet und den Leser mit der höheren Art von Wollust durchströmt, an der ganze Mensch teilnimmt, deren sanfter, wohltätiger Nachklang ihn lange noch im Leben begleitet. Die wilden Dissonanzen der Leidenschaft, die uns bis jetzt im Charakter und der Situation des Orest zuweilen widrig ergriffen haben, lösen sich hier mit einer unaussprechlichen Anmut und Delikatesse in die süßeste Harmonie auf, und der Leser glaubt, mit Oresten aus der kühlenden Lethe zu trinken. Es ist ein Elysiumsstück im eigentlichen wie im uneigentlichen Verstande. Noch einen, reiche mir aus Lethes Fluten den letzten kühlen Becher der Erquickung. Bald ist der Kampf des Lebens aus dem Busen hinweggespürt, bald fließet still mein Geist, der Quelle des Vergessens hingegeben, zu euch, ihr Schatten, in die ew'gen Nebel. Welch ein Gelispel hör ich in den Zweigen, welch ein Geräusch aus jener Dämmerung säuseln. Sie kommen schon, den neuen Gast zu sehen. Wer ist die Schar, die herrlich miteinander wie ein versammelt Fürstenhaus sich freut? Sie gehen friedlich, alt und junge, Männer mit Weibern, göttergleich, und ähnlich scheinen die wandelnden Gestalten. Ja, sie sind's, die Ahnherrn meines Hauses. Mit Thyesten geht Atreus in vertraulichen Gesprächen, die Knaben schlüpfen scherzend um sie her. Ist keine Feindschaft hier mehr unter euch? Verlosch die Rache wie das Licht der Sonne? So bin auch ich willkommen, und ich darf in euren feierlichen Zug mich mischen. Willkommen, Väter, euch grüßt Orest, von eurem Stamm der letzte Mann. Was ihr gesät, hat er geerntet. Mit Fluch beladen stieg er herab. Doch leichter träget sich hier jede Bürde. Nehmt ihn, o nehmt ihn in euren Kreis. Dich, Atreus, ehr ich, auch dich, Thyesten. Wir sind hier alle der Feindschaft los. Zeigt mir den Vater, den ich nur einmal im Leben sah. Bist du's, mein Vater? Und führst die Mutter vertraut mit dir? Darf Klytämnestra die Hand dir reichen, so darf Orest auch zu ihr treten und darf ihr sagen, sieh deinen Sohn, seht euren Sohn, heißt ihn willkommen. Auf Erden war in unserem Hause der Gruß des Mordes gewisse Losung, und das Geschlecht des alten Tantalus hat seine Freuden jenseits der Nacht. Und so fort. Iphigenie und Pylades treten auf. Er gesellt dieses Bild noch zu seinem Traume. Seid ihr auch schon herabgekommen? Wohl, Schwester dir, noch fehlt Elektra, ein gütger Gott, send uns die eine mit sanften Pfeilen auch schnell herab. Und so fort. Was für ein glücklicher Gedanke, den einzig möglichen Platz den Wahnsinn zu benutzen, um die schönere Humanität unserer neueren Sitten in eine griechische Welt einzuschieben und so das Maximum der Kunst zu erreichen, ohne seinem Gegenstand die geringste Gewalt anzutun. Vor und nach dieser Szene sehen wir den edlen Griechen. Nur in dieser einzigen Szene erlaubt sich der Dichter, und mit allem Recht, eine höhere Menschheit uns gleichsam zu avancieren. Sobald Orest zu sich selbst gebracht ist, umarmt er Iphigenien und genießt jetzt die erste reine natürliche Freude. Seine Raserei hat ihn verlassen. Die Schilderung, die er uns davon macht, ist des Vorhergehenden ganz würdig. Ihr Götter, die mit flammender Gewalt ihr schwere Wolken aufzuzehren wandelt und gnädig ernst den lang erflehten Regen mit Donnerstimmen und mit Windesbrausen in wilden Strömen auf die Erde schüttet, doch bald der Menschen grausendes Erwachten in Segen auflöst und das bange Staunen in Freudeblick und lauten Dank verwandelt, wenn in den Tropfen frisch erquickter Blätter die neue Sonne tausendfach sich spiegelt, und so fort. Es löset sich der Fluch, mir sagt's das Herz. Die Eumeniden ziehen, ich höre sie, zum Tartarus und schlagen hinter sich die ehernen Tore fernab donnernd zu. Nun gehen sie ab, um die Anstalten zu ihrer Flucht zu machen. Der vierte Aufzug wird durch Iphigenien eröffnet, die uns von dem Anschlag unterrichtet, welchen Pylades zu ihrer Flucht und Rettung ersonnen hat. Ihr hat man auch eine Rolle dabei aufgetragen, die ihr aber sehr schwer wird. Sie haben kluges Wort mir in den Mund gegeben, mich gelehrt, was ich dem König antworte, wenn er sendet und das Opfer mir dringender gebietet. Ach, ich sehe wohl, ich muß mich leiten lassen wie ein Kind. Ich habe nicht gelernt, zu hinterhalten, noch jemand etwas abzulisten. Weh, o weh der Lüge, sie befreiet nicht, wie jedes andere wahrgesprochene Wort, die Brust. Sie macht uns nicht getrost, sie ängstet den, der sie heimlich schmiedet, und sie kehrt, ein losgedruckter Pfeil, von einem Gotte gewendet und versagend, sich zurück und trifft den Schützen. Indes kommt Arkas als des Königs Bote. Sie sieht mit schlagendem Herzen den Mann, dem sie eine Unwahrheit sagen soll. Die Ausflucht selbst ist die nämliche wie beim Euripides. Das Bild der Göttin nämlich sei durch Orests Raserei verunreinigt und müsse im Meere gewaschen werden. Arkas aber erhält von ihr, daß er den König erst von diesem Hindernis unterrichten dürfe. Er legt ihr das Anliegen seines Herrn noch einmal ans Herz. Bei ihr stehe es, die Fremden vom Tode zu erretten. Aber sie bleibt standhaft, so sehr ihr Herz auch durch die Vorstellungen des redlichen Mannes erschüttert wird. Wie er fort ist, regen sich neue Zweifel in ihrem Herzen, welche Pylades durch die Stärke seiner Beredsamkeit und seiner Gründe mit Mühe noch zerstreut. Sie ist in die schreckliche Alternative gesetzt, entweder ihren Bruder und Freund aufzuopfern oder ihren Wohltäter zu betrügen. O, ruft sie endlich aus, trüg ich doch ein männlich Herz in mir, das, wenn es einen kühnen Vorsatz hegt, vor jeder andern Stimme sich verschließt. Nachdem Pylades fort ist, fällt ihr diese schmerzhafte Situation noch mehr auf die Seele, so daß sie der Bitterkeit nahe ist. O daß in meinem Busen nicht zuletzt ein Widerwillen keime, der Titanen, der alten Götter tiefer Hass auf euch, Olympia, nicht auch die zarte Brust mit Geierklauen fasse, rettet mich und rettet euer Bild in meiner Seele. Fünfter Aufzug. Thoas kommt mit Arkas zum Tempel, und weil ihm diese Ausflucht der Priesterin mit einigen Gerüchten verbunden verdächtig vorkommt, so schickt er diesen ab, das ganze Ufer scharf zu durchsuchen, ob man nicht das Schiff der beiden Fremden irgendwo versteckt fände. Iphigenie tritt nun heraus und versucht, noch alle Gründe der Menschlichkeit, den König zu einem Widerruf seines grausamen Befehls zu bewegen, aber vergeblich. Von ferne lässt sie den Wink fallen, daß ein Mißbrauch der Gewalt zur List einlade. Das lebhafte Weigern Iphigeniens macht Thoas, der überhaupt schon argwohnt, noch mehr aufmerksam, und da er sie merken läßt, daß er Mißtrauen in sie habe, so wird ihre Standhaftigkeit überwältigt, die sie dem Pylades versprochen hat. Nach einem sehr schönen Eingang, den man aber doch etwas zu weit ausgeholt und auch etwas zu weit gedehnt finden dürfte, entdeckt sie ihm treuherzig selbst, daß ein Betrug gegen ihn geschmiedet werde, und was für einer, daß einer dieser beiden Fremden Orest sei, daß beide gekommen seien, das Bild der Göttin zu entwenden, und kurz das Ganze des Anschlags und seine Gründe. Und nun, schließt sie, verdirb uns, wenn du darfst. Thoas, du glaubst, es höre der rohe Skythe, der Barbar, die Stimme der Wahrheit und der Menschlichkeit, die Atreus, der Grieche, nicht vernahm? Doch hat diese edelmütige Handlung Iphigeniens das Herz des edeln Skythen gerührt und seinen Zorn schon beinahe entwaffnet, als Orest mit entblößtem Schwert hereintritt, Iphigenien zur Flucht wegzureißen, weil Arkas ihnen indes auf die Spur gekommen ist. Der König, der nicht gleich von ihm bemerkt wird, zieht gleichfalls das Schwert. Iphigenie vermittelt eine friedliche Unterredung, zu der sich auch noch Pylades gesellt, und deren Ausgang ist, daß Thoas durch die Wahrheit ihrer Gründe und seine eigene Gerechtigkeit bezwungen, endlich nachgibt und beide mit Iphigenien friedlich ziehen läßt. Das Bild der Göttin, das Orest zu entwenden gekommen ist, hätte noch alles verderben können, wenn der Dichter nicht durch eine ebenso einfache als scharfsinnige Wendung sich aus der Sache gezogen hätte. Der Beschluss krönt das ganze Stück und läßt einen tiefen Nachhall in der Seele zurück. Iphigenie. Ohne Segen, in Widerwillen scheid ich nicht von dir, verbann uns nicht, ein freundlich Gastrecht walte von dir zu uns, so sind wir nicht auf ewig getrennt und abgeschieden. Wert und teuer, wie mir mein Vater war, so bist du's mir, und dieser Eindruck bleibt in meiner Seele. Bringt der geringste deines Volkes je den Ton der Stimme mir ins Ohr zurück, den ich an euch gewohnt zu hören bin, und seh ich an dem Ärmsten eure Tracht, empfangen will ich ihn wie einen Gott, ich will ihm selbst ein Lager zubereiten, auf einen Stuhl ihn an das Feuer laden und nur nach dir und deinem Schicksal fragen. O geben dir die Götter deiner Taten und deiner Milde wohlverdienten Lohn. Leb wohl, o wende dich zu uns und gib ein holdes Wort des Abschieds mir zurück. Dann schwellt der Wind die Segel sanfter an und Tränen fließen lindernder vom Auge des Scheidenden. Leb wohl und reiche mir zum Pfand der alten Freundschaft deine Rechte. Thoas, lebt wohl. Die Fortsetzung künftig. Ende von Teil 3, Ende von Über die Iphigenie auf Tauris von Friedrich von Schiller.